Deutschlandradio Berlin. Werkstatt. Seien Sie herzlich willkommen zur Hörspielwerkstatt. Heute können Sie noch einmal das Hörstück Monochrom hören. Der Komponist und Klangkünstler Werner C. beschäftigt sich nicht nur mit Tönen, Geräuschen und Klangfarben, sondern auch mit Farben auf Leinwand. Die Anregungen für seine Komposition Monochrom kommen aus der Malerei. Wenn ich als Maler eine Fläche gestalte, so muss ich in Schichten arbeiten, schreibt Werner C. zu seinem Stück. Ein einziger deckender Farbauftrag führt lediglich zu einem leblosen Anstrich. Baue ich den Farbton aber aus einer Vielzahl verschiedener, locker übereinandergelegter Flächen auf, sodass der jeweilige Untergrund immer durchscheint und mitspricht, so kann ich einen komplexen Farbton erzeugen, der in sich schimmert und oszilliert. Das Hauptmotiv in Werner C.'s Komposition liegt nicht in der horizontalen Ebene im Zeitmaß, sondern vertikal in der tiefen Schichtung einer Geräuschfläche. Die Klänge sind übereinander gelegt, dennoch überdecken sie sich nicht. Sie sind ausbalanciert und erscheinen annähernd gleichwertig und fortlaufend. Schließlich formieren sie sich zu einem flirrend schillernden, in sich bewegenden Klangband. Der Klangkünstler und Komponist Werner C. stellt seine Werke auf internationalen Festivals in Europa vor und erhielt zahlreiche Preise. Zuletzt sendete Deutschlandradio Berlin die Autorenproduktion Wetter. Hören Sie nun Monochrom von Werner C. Thank you.

Sie hörten Monochrom von Werner C. Komposition, Ton und Regie Werner C. Eine Autorenproduktion für Deutschlandradio Berlin 2002. In der nächsten Hörspielwerkstatt wird akustisch nachgeschlagen. Am 30. August wiederholen wir das Spunkkrach-Lexikon von Frieda Butzmann. In seinem Nachschlagewerk geht es wie in jedem Lexikon um harte Fakten. Unter Stichworten wie Zirbeldrüse, Jäh, Jäh, Jäh oder Ohrensausen kann man im Spunkkrach-Lexikon anhören, was Frieda Butzmann damit assoziiert. Wer will, erfährt etwas über akustische Täuschungen, die ICE-Chemotoilette, den Urknall oder Erkenntnisse über musikalische Kakophonien. Sie können auch jetzt schon im Internet per Klick ins Lexikon hineinhören. Buchstabe für Buchstabe ist das Spunkkrach-Lexikon auf der Internetseite des Deutschlandradio Berlin abrufbar. www.deradio.de. Bis zu den Nachrichten bleibt noch genug Zeit, die glücklichen Schweine zu Wort kommen zu lassen, die Hanna Hartmann für Sie aufgenommen hat. Radio Berlin. 1 Uhr die Nachrichten. Im Landkreis Prignitz an der Elbe ist der Katastrophenalarm aufgehoben worden. Wegen sinkender Pegelstände wurden außerdem in 37 Gemeinden die Evakuierungen beendet. Im Wörlitzer Winkel sank das Wasser nach 3 Deichsprengungen. Dort ist das zum Weltkulturerbe gehörende Wörlitzer Gartenreich inzwischen nicht mehr gefährdet. Auch in Niedersachsen und Mecklenburg geht das Hochwasser zurück. Dennoch gibt es dort wegen immer neuer Sickerstellen in den Deichen noch keine Entwarnung. Verteidigungsminister Struck sicherte eine unbefristete Fortsetzung des Bundeswehreinsatzes in den betroffenen Regionen zu. Innenpolitische Themen haben den Mittelpunkt des ersten Fernsehstreitgesprächs zwischen Bundeskanzler Schröder und Unionsspitzenkandidat Stoiber gebildet. Das sogenannte TV-Duell wurde von RTL und Sat.1 ausgestrahlt. In der weitgehend sachlich geführten Auseinandersetzung bekräftigten beide Politiker ihre Positionen. Der Amtsinhaber und sein Herausforderer hatten vorher betont, die Bedeutung des gemeinsamen Auftritts dürfe nicht überschätzt werden. Erste Umfragen der Meinungsforschungsinstitute nach der Sendung ergaben einen Vorsprung für Schröder. In 2 Wochen stehen die Kandidaten bei ARD und ZDF Rede und Antwort. Bundesinnenminister Schily rechnet in der Bundesrepublik nicht mit Terroranschlägen anlässlich des 11. September. Der Minister sagte nach Angaben der Financial Times Deutschland, es gebe keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdung. Schily reagierte damit offenbar auf Äußerungen von Bayerns Innenminister Beckstein. Dieser hatte am Wochenende erklärt, Deutschland sei auf Terroranschläge schlechter vorbereitet als jedes andere europäische Land. Am 11. September jähren sich die Anschläge auf das World Trade Center und das Pentagon in den USA. Die UNO hat kurz vor Beginn der Umweltkonferenz im südafrikanischen Johannesburg an alle teilnehmenden Nationen appelliert, sich auf konkrete Abkommen zu einigen. Es bestehe kein Bedarf an weiteren Absichtserklärungen, sagte der UNO-Sondergesandte Pronk. Im Kampf gegen Elend und Not hätten viele Regierungen bislang versagt. 10 Jahre nach dem Gipfel von Rio und den damit verbundenen Zusagen nehme die Armut in zahlreichen Ländern weiterhin zu. An der 10-tägigen Konferenz werden rund 60.000 Delegierte aus 180 Ländern teilnehmen, darunter auch 100 Staats- und Regierungschefs. Vor dem Gästehaus der Vereinten Nationen in Kabul ist am Abend ein Sprengsatz explodiert. 2 Passanten wurden verletzt. Am Gebäude entstand leichter Sachschaden. Dort sind rund 60 ausländische Mitarbeiter der UNO untergebracht. Nach einer Reihe von Zwischenfällen waren die Sicherheitsmaßnahmen für UNO-Einrichtungen verstärkt worden. In Kabul sind 5.000 Soldaten der internationalen Friedenstruppe stationiert. Heute traf UNO-Flüchtlingskommissar Lübbers zu einem 5-tägigen Besuch in Afghanistan ein. Bei einem Angriff amerikanischer und britischer Kampfflugzeuge auf Ziele in der irakischen Provinz Basra sind nach Angaben aus Bagdad 8 Menschen getötet und 9 verletzt worden. Nach dem Ende des Golfkriegs vor 11 Jahren hatten die westlichen Verbündeten ohne UNO-Mandat die Kurdengebiete im Norden und Süden des Landes zu Flugverbotszonen erklärt. Seither kontrollieren Amerikaner und Briten die Region aus der Luft. Im Iran dürfen künftig auch Frauen die Scheidung einreichen. Das Parlament in Teheran billigte heute ein entsprechendes Gesetz. Bisher brauchten Frauen für eine Scheidung das Einverständnis des Ehemannes. Mit dem neuen Gesetz, dem noch der Wächterrat zustimmen muss, wird gleichzeitig der Anspruch der Frauen auf Unterhalt verbessert. Das Wetter. In dieser Nacht nachlassende Schauer, 18 bis 12 Grad, am Tage nach Nebelauflösung anfangs freundlich, später teilweise heftige Schauer und Gewitter. Temperaturen zwischen Elbe und Oder bis 30, sonst zwischen 23 und 27 Grad. Von Gewitterböen abgesehen schwach windig. Die Aussichten? Am Dienstag im Süden und in der Mitte Deutschlands zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. Im Norden freundlicher. 23 bis 30 Grad. Am Mittwoch im Norden freundlich, nach Süden zu wechselhaft und warm. Soweit die Meldungen. Deutschlandradio Berlin 2254. Wahlkampf mal ganz anders als Fernsehduell zwischen dem Bundeskanzler und seinem Herausforderer. Das gab es bisher noch nie in Deutschland und seit dem Abend kennen wir nun diese neue Variante der Mediendemokratie. Nicht genug, dass Gerhard Schröder und Edmund Stoiber eine Stunde und 15 Minuten lang den Fragen von zwei Moderatoren Rede und Antwort standen, live ausgestrahlt bei RTL und Sat.1. Nein, anschließend gab es dann auch noch auf diversen öffentlich-rechtlichen wie privaten Kanälen die Analysen von Experten, Demoskopen, Journalisten und Politikern. Und wer immer noch nicht genug hat, der kann sich auf die zweite Auflage in zwei Wochen freuen, dann nämlich bei ARD und ZDF. Heute Nacht möchte ich von Ihnen wissen, wie Sie das Abschneiden des Bundeskanzlers und des bayerischen Ministerpräsidenten im direkten Vergleich beurteilen. Wer die besseren Karten hatte, wer mehr punkten konnte. Wo sind die Stärken und die Schwächen von Kanzler und Kandidat? Und was konnten wir über Ihre Fähigkeit zum Regieren lernen? Kann diese Art der Diskussion den Wahlkampf bereichern? Oder sind wir einfach nur Zeugen eines Spektakels geworden? Kanzler oder Kandidat, wer hatte die Nase vorn beim Fernsehduell? Das ist das Thema heute Nacht bei Deutschlandradio 2254. Und Sie können jetzt anrufen aus ganz Europa gebührenfrei unter der Nummer 00800 2254 2254. Oder in Deutschland auch mit der Vorwahl 0800 und dann 2254 2254. Kanzler oder Kandidat, wer hatte die Nase vorn beim Fernsehduell? Am Mikrofon begrüßt Sie Kirsten Lemke. Hello, my friend, it's been a while. All our old clothes.